Sebastian und Leonie treffen sich vor dem Kino. Endlich bist du da. Es tut mir leid. Ich wollte mir das Auto von Holger leihen, aber das war kaputt. Dann habe ich zum Glück das Auto von meinem Nachbarn bekommen. Aber zu allem Überfluss gab es dann auf dem Weg hierher einen Stau wegen einem Unfall. Oje, na, hoffentlich sehen wir noch den Anfang vom Film, trotz dem Stau. Komm, lass uns gleich reingehen. Hast du denn schon die Karten geholt? Ja, anstelle von deiner Online-Reservierung habe ich einfach so Tickets an der Kasse gekauft. Und wo sitzen wir jetzt? Keine Ahnung. Irgendwo oberhalb vom Mittelgang. Lass mich mal nachschauen. Hier, Reihe 7, Mitte. Super, vielen Dank.